Feuer, auf das es dich befreie. Wenigstens tanzt mal einer, sagtest du. Du gingst hinaus ins Licht und ängstlich warst du nicht. Du brauchst Licht, um zu glitzern, sagtest du. Aus der Reihe, auf dass es dich befreit.